Wenn ich mich zurückerinnere, als ich meine Friseurlehre begonnen habe, ich bin rot geworden, wenn Leute hereingekommen sind und ich musste die begrüßen und aus dem Mantel helfen. Schämen. Der erste Verdacht ist natürlich, dass das etwas mit der Menschheitsentwicklung überhaupt zu tun hat. Schämen ist etwas, was in einer Gesellschaft passiert, was Menschen im Laufe der Evolution entwickelt haben. Da wäre es doch günstig, einen Anthropologen zu fragen oder eine Anthropologin. Die sind zu Hause in Wien, in der Alternstraße, im Biozentrum. Es gibt da eine Abteilung für Verhaltensanthropologie und Professor Karl Krammer ist der Leiter. Dort fahren wir jetzt hin. Professor Krammer, wir sind auf der Suche nach dem Schämen und natürlich in der Verhaltensforschung wäre die erste Adresse Schämen. Wofür brauchen wir das? Also Scham oder Schamempfindung und das damit verbundene Erröten ist eine sehr alte Verhaltensweise anscheinend. Sie tritt allerdings nur bei Menschen auf und es ist nicht berichtet von nichtmenschlichen Primaten. Es tritt in allen Kulturen auf, sogar dunkelhäutige Menschen erröten. Es tritt auch bei asiatischen Völkern auf. Und wohl einer der ersten, der sich extrem ausführlich damit beschäftigt hat, war Charles Darwin. Er hat festgestellt, dass es eine Art Gebärdensprache gibt des Errötens, das heißt die Begleitbewegungen, die Kopfbewegungen, das Wegschauen, das Abdrehen der Augen und so weiter, kommt überall vor. Und was für ihn halt auch sehr interessant war, ist, dass es ein Signal ist, das man nicht verbergen kann und nicht willentlich beeinflussen. Was soll es bedeuten, dass ich jemand offensichtlich sage, und zwar laut und unübersehbar, dass ich mich jetzt schäme. Das ein Negativsignal ist, das sie da von sich abgeben. Sie sind bei was ertappt worden und dann auf einmal geben sie das auch noch zu. Das ist eine offene Frage für Darwin und das ist auch eine offene Frage in der Forschung. Es ist auch relativ schlecht untersuchbar, weil es ist sehr schwierig, Leute zum Erröten zu bringen. Es gibt dazu, wie man das früher gemacht hat, aber das ist aus ethischen Gründen jetzt nicht mehr eigentlich so zulässig. Können Sie da was verraten? Ja, alte Versuche sind, die man zum Erröten gemacht hat. Man hat Leute zum Beispiel allein Karaoke singen lassen und hat dann alle Versuchspersonen am nächsten Tag eingeladen und hat das vorgespielt. Was Sie da sehen eigentlich, ist eine Reaktion des parasympathischen Nervensystems auf einen externen Reiz. Ja, aber jetzt steht vor dem Erröten das Schamgefühl, also irgendein Konzept, das die Evolution entwickelt hat, das irgendeinen Sinn machen muss, oder? Das muss doch einen Sinn machen, wenn wir schon bei Darwin sind. Evolution, welchen Sinn hat Scham und Erröten? Also zunächst ist es mal so, dass man also davon ausgehen muss, nicht alles, was es gibt, macht Sinn. Auch in der Evolution? Auch in der Evolution. Da kann Sinn verloren gehen. Es wird natürlich diskutiert, was das sein könnte. Und das Erröten könnte natürlich etwas sein, was man als Handicap bezeichnet. Handicaps sind Verhaltensweisen oder Strukturen, die es gibt, die zeigen, dass man trotz dieses Handicaps sozusagen in der Lage ist, sich durchzusetzen oder zu überleben. Nehmen Sie zum Beispiel das Geweih des Hirsches, was ja eigentlich ein Problem darstellt für den Hirsch, weil er so riesengroß ist und er muss es tragen und es ist viel Gewicht. Es hat einen Haufen Kosten in der Produktion und das bezeichnet man ihn als Handicap. Der Hirsch zeigt damit, dass er trotz dieses großen Geweihes noch in der Lage ist, sich zu reproduzieren und das ist der Signalinhalt sozusagen für das Weibchen in der Partnerwahl. Und solche Handicaps gibt es auch bei Signalen, ja. Das Erröten könnte natürlich sowas sein wie ein Handicap, das man in der Kommunikation zeigt, dass man sich leisten kann, etwas zuzugeben, was eigentlich negativ ist und das auch noch signalisieren. Interessanterweise, und das hat Darwin beschrieben, Leute erröten sogar, wenn sie allein sind. Das heißt, es muss so tief verankert sein, dass es auch wahrscheinlich einen Nutzen gebracht hat und der Nutzen, den es wahrscheinlich bringt, ist die Anerkennung als ehrlicher Sozialpartner, der nicht andere täuschen will. Die Funktion der Scham ist wahrscheinlich eine soziale Maßregelung, die aber nicht so weit geht wie eine Bestrafung oder sowas. Ja? Und sie geben dann sozusagen zu, dass sie das getan haben durch das Erröten und damit ist die Sache repariert. Ja? Könnte man sich auch überlegen, was wäre, wenn es die Scham nicht gäbe? Spekulanten, die bezichtigt man ja der Schamlosigkeit, sich schamlos zu bereichern. Das Problem ist, man kann sich nur schamlos bereichern, wenn es einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung gibt, die sich nicht schamlos bereichern. Nur dann funktioniert so ein System. Ja? Und das können aber nicht alle tun, weil sonst die Gesellschaft nicht mehr funktioniert. Was Karl Kramer sagt, kann ich insofern bestätigen, dass ich mir gut vorstellen kann, wenn ein hemmungsloser Lügner rot wird und weiter lügt, er eine gewisse Macht auch demonstriert, nämlich die zu sagen, ich habe eine Schwäche, erkenne sie, trotzdem leiste ich sie mir dir gegenüber. Bestätigt der Germanist Roman Jobstmann. Das Gleiche ist zu beobachten bei Tätowierungen, die auch zeigen, dass man hier eine Verletzung locker in Kauf nehmen kann und trotzdem ein gesundes Leben führt. Bei solchen Phänomenen ist immer, glaube ich, wichtig, das ausgewogene Maß, also nicht Maximum oder Minimum, sondern Optimum. Und was die Literatur betrifft, so fällt mir spontan Pier Paolo Pasolini ein, der gesagt hat, die einzige Scham, die zählt, ist die vor einem selbst. Es scheint so, dass bei der Scham immer es zwei Seiten gibt, das eine oder das andere, das Verletzte oder das Intakte, das auf der Bühne stehen und alles ist großartig und funktioniert und auf der Bühne dann bemerken, dass man das Hosentürl offen hat. Man kann schlecht jemanden mit Stolz beschämen, aber eine der wirksamsten Formen der Demütigung ist eine öffentliche Beschämung von jemandem in gewissen Kulturen, führt das sofort zum Ausschluss aus diesen Gesellschaften beziehungsweise ist der Hinweis darauf, dass man dringend Selbstmord verüben sollte. Das Gesicht sozusagen als Spiegel auch der Seele. Und wenn hier Beschämung öffentlich stattfindet, dann kann nachher nur mehr radikaler Rückzug folgen. Was noch hinzukommt, ist, glaube ich, dass in den aktuell sozialen Netzwerken Scham delegiert wird an den Akt der Kommunikation schlechthin. Also es wird sozusagen eine emotionale Distanz aufgebaut, wenn man alles beschreibt, was um einen herum passiert, dann ist es so, dass man von sich so weit ablenkt, dass ein Gefühl für Scham wahrscheinlich gar keinen Platz mehr hat. Oder gibt es in der virtuellen Welt so etwas wie ein Emoticon für Scham, das von allen gleich empfunden wird? Ja? Und wie würde das dann ausschauen müssen, damit es auch zugänglich ist? Diese Frage, ob es im Internet, in den sozialen Netzwerken wie Facebook, wo man Gefühle einfach als Zeichenketten noch zusätzlich darstellt, damit es auch transportiert werden kann, die Frage, ob es da auch ein Zeichen gibt für Scham, die wollen wir doch jetzt einmal Jugendlichen stellen, nämlich Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Rahlgasse in Wien. 7BC. Ah, hier ist die 7BC. Grüß Gott. Gibt es so ein Emoticon für Schämen? Ja, das ist ein Smiley mit roten Bäckchen. Verwendest du das oft? Nein, nie eigentlich. Was wären denn so Situationen, wo du dich schämen würdest? Das Fremdschämen unter anderem auch. Man sieht, ein Freund von einem geht irgendwas extrem schief oder so. Und das ist eine relativ üble Situation. Die Lehrerin kennt das? Ich kenne es von meinen Kindern, wenn ich zum Beispiel singe. Wenn die Mama lustig ist und fröhlich singt auf der Straße, dann ist das Kind entsetzlich irritiert und sagt, Mama, bitte hör auf. Das ist ja echt peinlich. Man schämt sich ja eigentlich hauptsächlich für Personen, die einem sehr nahe stehen. Zum Beispiel, wenn jetzt meine Mutter tanzend und singend durchs Haus geht und meine Freunde sind da, dann ist mir das insofern peinlich. Und ich schäme mich dann, weil ich mir denke, dass meine Freunde denken, meine Mutter ist verrückt und dann bin ich auch verrückt oder so in der Art halt irgendwie. Aus eigener Erfahrung in der ersten Klasse im Gymnasium habe ich mich für meine Eltern geschämt. Wenn mein Vater in die Schule gekommen ist und mich gedrückt hat und mir einen Bussi gegeben hat, dann war es so, Papa, weg. Und dann bin ich auch rot geworden, weil ich mich dafür geschämt habe. Oder wenn ich gesungen habe auf der Bühne und dann hat mein Vater ganz laut geklatscht und super, super, das so, dann bin ich auch rot geworden, weil ich mich geschämt habe. Kannst du das festhalten, warum du dich geschämt hast? Weil die anderen Eltern das nicht gemacht haben und das war damals einfach so, dieses Gefühl hatte man einfach, ich kann das nicht beschreiben. Hättest du eine Situation gehabt, wo Menschen vielleicht nicht dabei sind oder andere Umstände, wo du dich im selben Alter darüber gefreut hättest? Wenn meine Freunde nicht dabei gewesen wären und es nur meine Familie gewesen wäre, hätte ich mich gefreut, weil dann hätte ich das Gefühl gehabt, meine Eltern sind stolz auf mich. Ich meine, das wusste ich ja, aber in dem Umfeld wollte ich das nicht. Also wenn man sich nicht für irgendwas schämen würde, dann könnte man zu jedem Menschen irgendwas Gemeines sagen und wäre ziemlich unbeliebt. Und sonst aus Scham kann man auch lernen. Also wenn man sich schon mal für etwas geschämt hat, dann wird man das kaum nochmal machen. Ich hätte noch eine Frage zu sozialen Netzwerken, Facebook. Ist da das Thema bloßgestellt zu sein? Ist das ein tatsächliches Problem? Ja, also ein wirkliches Problem würde ich es jetzt nicht nennen. Aber mich nervt es einfach, wenn irgendjemand von mir ein Foto schießt und ich bin schon ärgstens angestrengt deswegen. Und dann, ich weiß nicht, was stellt ihr das auf Facebook? Die Leute kommentieren drunter. Also es ist nichts, was mich fertig macht oder sonst was. Kein Cybermobbing, aber es ist einfach anstrengend. Also wenn man Facebook hat, dann tut man sich ja selber dazu entschließen, dass man, dass jeder Mensch das dann sieht oder halt alle Leute, die Facebook haben. Also die freie Wahl zur Scham. Ja. Ich kenne viele, die das dann schon als halbes Tagebuch verwenden. Mir wäre das peinlich, wenn das jeder wüsste, weil warum macht man das? Also ich weiß nicht. Du verwendest ein Wort peinlich. Das kommt, glaube ich, vor dem Schämen noch. Das ist was Leichteres wie Schämen. Ich finde das Wort Scham oder ich habe mich geschämt, das wird nicht oft verwendet. Man sagt öfter, es war peinlich oder eine peinliche Situation, das Wort Scham. Also ich verwende es nicht mehr oft. Schämen ist bei Jugendlichen ein Thema und dann scheint es ein bisschen ruhiger zu werden. Die Leute schämen sich zwar nach wie vor, aber das Rotwerden ist nicht mehr so dramatisch. Und wenn man dann älter wird, kommt man dann wieder an seine Grenzen, wo dann bei der Hilfestellung diese Grenzen sehr oft wieder übertreten werden und Schämen ein Riesenthema ist. Da gibt es viel zu sagen, da gäbe es viel zu sagen. Marisa Galauner arbeitet mit älteren Menschen an einem Projekt, wo aber nicht dieser körperliche Aspekt im Vordergrund ist, sondern der geistige, wo es also um Gedanken, um Erinnerungen geht. Ich habe jetzt 30 Jahre lang mit Kindergartenkindern im Alter von einem Jahr bis 6-7 Jahren gearbeitet und kannte Schemen in Bezug auf Intimhandlungen bei Kindern, die dann so Forderungen an mich hatten wie, du darfst mich wickeln, aber mach dabei die Augen zu oder ich mach dabei die Augen zu. Oder auch wenn sie etwas nicht gewusst haben, dass es dann eben dieses Rotwerden, dieses Wegschauen, dieses Wegdrehen aus Situationen gegeben hat. Ja, im Zuge dieser Lebensbiografien ist mir dann immer mehr ein wahnsinnig interessantes Phänomen aufgefallen, dass der ältere Mensch, so die Generation 75 und älter, wenn sie in Situationen kommen, sich jetzt nicht so exakt erinnern zu können oder diese Situation, die sie mir erzählen wollten, für sie beschämende Erinnerungen hervorgerufen hat, dass dann idente Verhaltensweisen aufgetreten sind wie bei den Kindern, und zwar, dass sie plötzlich die Augen zugemacht haben, gemeint haben, ich glaube, ich bin jetzt zu müde, um weiterarbeiten zu können, oder so Aussagen, während sie schreiben, raste ich mich ein bisschen aus, also um diese Situation zu unterbrechen, die für sie beschämend war. Und da war ich dann sehr froh, dass ich sehr viele Erfahrungen mit Kindern schon hatte, dass ich dann einfach diesen weiteren Gedankengang ganz woanders angesetzt habe, damit ich sie dann nicht weiter hinein manövriere. Die Strategie ist dann schon, sich nicht mehr in diesem beschämenden Gebiet aufzuhalten, sondern Raum zu schaffen, in ein anderes Gebiet zu gehen, damit dieses Gegenüber sein Gesicht wahren kann. Was passiert denn bei Kindern, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, das Gesicht zu wahren? Ein Kind hat eine sehr impulsive Reaktion. Das sind ihm dann so, jetzt verstehe ich gar nicht, warum das Kind ausrastet, trotzig wird, schreit, sich am Boden wirft, kollabiert, also diese ganz, ganz heftigen Emotionen. Und ich denke auch, dass ein älterer Mensch dann sich noch tagelang darüber den Kopf zerbricht, warum das passiert ist. Für ein Kind ist die Situation, wenn man es weiter bedrängt, mit diesem impulsiven Ausbruch abgehandelt. Schämen. Es gibt einen Unterschied in den Kulturkreisen. Wir leben in einer Schuldkultur hier in unserer westlichen Welt. In der östlichen Welt spricht man, dass man in einer Schamkultur lebt. Wenn in der einen oder anderen Welt Normen übertreten werden, gibt es jetzt unterschiedliche Mechanismen. In einer Schuldkultur soll Schuld empfinden, wer Unrecht begangen hat. Als höchstes Gut wird das ruhige Gewissen betrachtet in der Schuldgesellschaft. In der Schamgesellschaft aber in der östlichen Welt das Gesicht nicht zu verlieren. Ja? Hallo, Lotta. Zu Besuch bei Noriko und Thomas. Die beiden sind verheiratet, Noriko kommt aus Japan und Thomas aus Österreich. Da müsste es doch interessante Facetten geben. Hallo? Ja. Hallo? Noriko und Thomas haben gemeinsam 4 Kinder. Hanna, Clara, David, Und wie heißt du? Luca. Ist das bei euch bemerkbar, dass ihr aus zwei verschiedenen Gesellschaften kommt, dass mehr Schuld, mehr Scham das Thema ist? Ich spüre das nicht selber. Ja, Sprache merke ich, weil japanische Sprache spricht man nicht ich. Bei uns sagt man ja rot werden, wenn man sich schämt. Wenn nicht rot, in Japan gibt es eine Bezeichnung. Ich weiß nicht, das hast ja, ohrrot werden. Das japanische Wort Scham, japanisch ist immer seine Handschrift. Das schreibt man Ohr, daneben Herz. Das heißt, Ohr zeigt Herz. Das heißt, der Japaner schämt das Ohr, das rot wird. Aber das trifft sehr unglaublich, oder, das Schämen? Ja, das ist sehr interessant, ja. Das Thema Scham kann ich ganz schwer vom Thema Schuld trennen. Die zwei Begriffe sind für mich so ineinander verzahnt. Bei mir ist es ein gemischtes Gefühl und zwischen Schuld, Scham, vielleicht auch Ängstlichkeit. Mir fällt ein, das ist, wenn ich im Spielplatz Kinder beobachte, wenn Kind gegen anderen Kind etwas nicht absichtlich, unabsichtlich etwas gemacht hat, gleich sagt ein Kind, ich wollte das nicht. Verteidigt sich selbst. Vielleicht japanische Verhalten her, Gleichschuldigung. Ob das unabsichtlich ist, das ist egal, aber zuerst dem Person, dass jemand schon Beine angefangen hat, das Verzeihen. Das ist vielleicht typischer Unterschied. Bei uns wird immer gesagt, ah, das war nicht absichtlich, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Na und? Was das bringt dann nichts. Ne? Ob er es jetzt absichtlich gemacht hat oder das nicht? Das ist ein kann später nochmal sprechen, aber zuerst, dass etwas passiert das heißt, ist, dass derjenige, der was gemacht hat, geht sofort auf seine Person. Ne? Ihr hat sich, es habt nicht absichtlich gemacht, was fertig, ne? Ich musste so ein Stück bergauf gehen und dann kam man zu einer Kreuzung und da war ein Kruzifix, ein großes. Die Schauspielerin Alena Beitsch. Und das hieß Franzosenkreuz, weil da angeblich eine Schlacht stattgefunden hat. Ich konnte das als Kind aber nicht wirklich einordnen, wann da Krieg war und wann da wer gegen wen gekämpft hat. Ich wusste nur, das ist das Franzosenkreuz. Und ich dachte, wenn ich da nicht niederknie und mich bekreuzige, dann wäre ich bestraft. Und ich habe mich aber zugleich wahnsinnig geschämt, das zu tun. Ich habe Angst gehabt, dass das Spaziergänger sehen oder Schulkollegen sehen und mich dann verspotten oder sowas. Und deswegen habe ich oft gewartet, dass das niemand sieht und mich dann so quasi versteckt bekreuzigt. Und mich aber zugleich natürlich geschämt, weil ich ja gewusst habe, der liebe Gott ist ja auch nicht blöd und er merkt natürlich, dass ich nicht wirklich dazu stehe. Ich habe es nicht geschafft, an diesem blöden Kreuz vorbeizugehen, ohne mich zu bekreuzigen, aber ich wollte es eigentlich auch nicht wirklich. Mein Gedanke, warum ich zu Ihnen gekommen bin, ist beim Schauspiel, da gibt's die Bühne und wo sonst ist man so öffentlich, absichtlich. Das muss doch irgendetwas auch mit dem Gegenteil, mit dem Schämen zu tun haben. Ja, natürlich. Das ist eben, glaube ich, gerade diese Gratwanderung. Beziehungsweise ist es eben beim Theaterspielen eher so, dass man diese Scham auch zulässt. Bisschen anders als bei Musikern, die sich vorbereiten und dann eben spielen, gehen wir ja irgendwie einen Schritt in diese Scham. Also es hat auch damit zu tun, dass man eben Kontrolle verliert. Man nimmt diese Scham mit, man nimmt diese Angst mit und kanalisiert sie dann anders oder macht was draus. Und haben Sie schon Erfahrung gemacht, dass Ihnen das zu viel wird, dass Ihnen das entgleitet? Ja, das habe ich schon. Diese Erfahrung habe ich gemacht und das sind eigentlich gute Momente. Also man fühlt sich dann, zumindest nach der Probe, geht nicht die Welt unter. Als Kind ist das schon so. Also ich habe eine ganz tolle Begegnung gehabt mit einem Regisseur, dem Peter Zadek. Und ich glaube, der war jemand, der ist ja gestorben leider, den hat, glaube ich, genau dieser Punkt interessiert. So dieses, wie wenn man auf dem Eis einbricht. Das ist ein Zustand, der, da fängt es dann eigentlich erst an. Ich glaube, am Theater, das ist eben so ein Raum, wo im besten Fall, das ist nicht immer so, aber im besten Fall eben so ein Vertrauen herrscht, dass man sagt, okay, ich lasse mich jetzt fallen oder ich setze mich diesen Gefühlen aus und ich gebe mich auch preis, das ist ja auch ein Luxus. Da jetzt nicht zu kämpfen und sein Ego dauernd verteidigen zu müssen oder so. Sie sind schon wieder eine Person, die sagt, Schämen oder diese Gefühle sind Luxus. Die kann man sich leisten. Wer sich das leisten kann, der zeigt, dass er eigentlich sehr stark ist. Es hat ja auch manchmal mit Taktgefühl zu tun oder mit einer Fähigkeit zur Empathie. Das Schämen hat etwas mit der Abgrenzung zu tun. Ich muss meine Grenzen definieren und das würde ich nicht freiwillig tun, wenn es nicht so einen unangenehmen Anlass wie das Gefühl des Schämens gäbe. Ja, ist das richtig? Das ist die große Frage. Jetzt muss ich schauen, ob ich das zusammenkriege. Also Marion Lux, Psychotherapeutin und Leiterin des Kinderschutz, ja, der Kinderschutzakademie, eine Einrichtung, die sich mit... Die Kinderschutzakademie ist eine Einrichtung, die sich mit Sexualdelikts- und Gewaltpräventionsprogrammen beschäftigt in Schulen. Sie könnten das wissen. Wofür brauchen wir Schämen eigentlich? Also das ist ja so unsere generelle Haltung als Erwachsene. Wir haben so die Kategorien, gute Gefühle sind angenehm, die wollen wir uns behalten. Schlechte Gefühle sind unangenehm, die wollen wir loswerden. Und dazu gehört Schämen, Ärgern, traurig sein, Angst haben. Diese unangenehmen Gefühle sind aber extrem wichtig, weil sie eine Funktion haben. Und wenn Sie jetzt das Rotwerden ansprechen, dann hat es die Funktion, für einen selber zu merken, diese Situation ist mir jetzt unangenehm, aus der möchte ich weg. Das heißt, das ist eine Begrenzung. Das fühlt man dadurch. Und Kinder können das auch im Körper gut wahrnehmen. Und Angst zu kriegen, die Situation, da wäre ja auch schon ein unangenehmes Gefühl. Braucht es da so ein extra Gefühl? Ich meine, das spielt ja alle Stückel, rot werden, heiß werden und so weiter. Der Körper braucht deshalb was extra, weil vor etwas Angst haben ist oft so eine Bedrohung von außen. Schämen ist ein selbstreflexives Gefühl, das heißt, es hat was mit mir zu tun. Schämen bedeutet, wenn ich weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte, dann trägt es zur Klarheit und zur Orientierung bei. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Situation spüre, wie jetzt zum Beispiel eine Geburtstagsparty bei Kindern, und manche Kinder möchten das nicht gerne im Mittelpunkt stehen, dann bedeutet das nicht, dass sie sich bedroht fühlen, sondern sie fühlen sich nicht wohl. Und das heißt, für dieses Kind muss man sich dann was anderes einfallen lassen, so dass es eine Party feiern kann, ohne dass es so sehr im Mittelpunkt stehen muss. Wenn wir diese Situation jetzt wieder hernehmen, passiert es oft, dass wenn Kinder dann rot werden, wenn sie im Mittelpunkt stehen, dass ein Erwachsener auf sie zugeht und sagt, du brauchst ja nicht rot werden. Das würde aber bedeuten, dass wenn das Kind dann vielleicht auch eine Beschämung bei der Mutter wahrnimmt, dass das zu einer doppelten Scham führt. Das heißt, die Erwachsenen werden eigentlich aufgerufen zu sagen, du pass auf, ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz. Wir singen jetzt alle was gemeinsam und du musst da nicht dafür in der Mitte stehen, sondern komm, stell dich mit in den Kreis. Also das heißt, Schämen muss der Erwachsene wahrnehmen, weil Kinder das Schämen so nicht ausdrücken können, wie jetzt zum Beispiel, das macht mich traurig und dann weint das Kind, sondern Schämen ist ein Gefühl, das sehr schwierig ist für Kinder in Sprache auszudrücken. Das heißt, ansprechen ist jetzt nicht unbedingt die passende Reaktion für einen Erwachsenen. Ansprechen tue ich dann, wenn ich merke, dass ein Kind nicht nur jetzt einen momentanen Affekt hat und sich kurz schämt oder es ihm peinlich ist, sondern wenn das über mehrere Stunden andauert, also wenn es eine Schamstimmung wird. Weil ohne dieses Gespräch wird man diesen Grund nicht herausfinden. Das geht dann eigentlich auch schon in die Richtung Ihrer Arbeit als Psychotherapeutin. Ist es ein großes Thema? Das ist ein extrem großes Thema. Also da Scham auch sehr mit Schuld und mit Angst verknüpft ist. Also alle drei Gefühlsbereiche weisen darauf hin, dass etwas in einem Spannungsfeld zwischen Erzählen und Verbergen ist. Wir haben sehr viel mit Gewalt, mit jeder Art von Gewalt zu tun. Über dieses Thema kann man sich nicht direkt unterhalten. Das sieht man auch daran, dass sich jetzt nicht direkt ein Kind an einen Erwachsenen wendet und sagt, du, mir passiert Gewalt, hilf mir. Sondern man muss, bevor man zu der Erzählung der Gewalt kommt, meistens zuerst über diese Gefühlsbereiche wie Schämen, schuldig fühlen und Angst haben reden. Weil die Kinder sind Meister im Geheimhalten, um auch ihre Umgebung nicht zu beschämen. Um teilweise auch die Tricks, die Täter manchmal anwenden, nicht wahr werden zu lassen. Was bedeutet das konkret? Naja, die Tricks sind so gestaltet, dass das darauf abzielt, dass das Geheimnis ein Geheimnis bleibt und die Gewalt weitergehen kann. Und das geht dann von, wenn du etwas erzählst, wird dir nicht geglaubt. Das ist ja was extrem Beschämendes. Bis hin zu, wenn du das erzählst, wird die Mama krank, dann werdet ihr kein Geld mehr haben und auf der Straße sitzen. Ja, aber ist da nicht die Möglichkeit des Beschämtseins kontraproduktiv? Wäre es da nicht feiner, wenn das Kind das Konzept des Schämens nicht hätte und dann alles gleich weitererzählt, was dieser Täter tut? Naja, natürlich wäre das Konzept, dass wir nie in Situationen sind, wo wir unangenehme Gefühle spüren, das wäre wahrscheinlich angenehm. Aber dann, wir sind Menschen und wir brauchen diese unangenehmen Gefühle, weil sonst würden wir als Kinder und als Erwachsene nicht merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das passiert ja oft bei Gewalt, besonders jetzt in sexualisierter Form. Da sagen Täter zu den Kindern, du, was wir da machen, ist völlig normal. Und wenn das Kind in diesem Moment aber kein unangenehmes Gefühl spüren würde, eine Beschämung, ja, weil da eine Grenzüberschreitung ist, dann würde das das Kind glauben. Und wo ist eigentlich der Unterschied Peinlichkeit und Scham? Oder wenn mir ist etwas peinlich oder ich schäme mich, gibt es da einen Unterschied? Also die meisten Menschen würden sagen in der Intensität. Das Schämen ist also so irgendwie ein Grenzwächter zwischen innen und außen, zwischen dem, was ich bin und dem, was außen ist, was zu mir vordringen darf, was von mir nach außen dringen darf. Ja, also was ich bin und was ich nicht bin. Billy, Alter 7. Also wir haben Wasserpumpen gemacht, dann haben wir sie so aufs Fenster gehalten und dann ist sie uns aus der Hand gefallen und dann ist sie auf einen Mensch gefallen und der hat dann gesagt, Kinder, schämt euch. Und dann haben wir uns schnell verzogen. Und habt ihr euch geschämt? Nein. Schämen kommt von der Wortbedeutung zudecken, verdecken. Und wenn man vielleicht heute sich weniger bedecken muss, kennt auch jeder dieses Thema beim Schämen der Abgrenzung von sich selbst zu seiner Umwelt. Dort, wo diese Grenzen überschritten werden, gibt's die Scham als Wächter. Es gibt aber neben diesen persönlichen Grenzen auch eine ganz besondere Grenze, die Staatsgrenze. Monika Lengauer ist Flüchtlingsberaterin bei der Caritas Wien. Zum einen betrifft ja, wie wir schon gehört haben, Scham jeden Menschen. Nur ist die Möglichkeit zu schämen durchaus sozial ungleich verteilt. Und in der Arbeit mit Flüchtlingen merkt man das natürlich. Ein Anlass ist, dass man nur einseitige Hilfe bekommt, aber nichts Druck geben kann. Ein anderer Anlass ist, dass bei Scham ja immer um Intimitätsgrenzen geht. Schamhaftigkeit ist ja Schutz eigentlich, die eigene Intimität, Privatsphäre zu schützen. Im Asylverfahren ist aber sehr oft so, dass Leute was erzählen müssen. Und das ist mit Scham besetzt, zu erzählen, wie die Menschen zu Hause gelebt haben, dass sie entwürdigenden Situationen ausgesetzt waren, Opfer waren. Und in der Flüchtlingsbetreuung, das heißt mit Menschen, die per se schon in einer strukturell schwachen Situation sind, für sie beschämenden Situation, ist, glaube ich, ganz wichtig, denen zu signalisieren, ja, das ist jetzt eine schwierige Situation, ja, das ist beschämend, aber ich stelle die nicht als ganzen Menschen in Frage. Ein Grundrespekt vor der ganzen Person zu signalisieren. Ist dieses Konzept des Schämens für Sie in Ihrer Arbeit mit Flüchtlingen lästig oder ist es durchaus gut, dass es gibt? Na, lästig ist nicht, überhaupt nicht. Aber natürlich kostet es Aufmerksamkeit. Also man muss was damit tun, ja, als betreuende Person. Also Scham hat durchaus eine Schutzfunktion, weil sie ja darauf aufmerksam macht, was die Würde von einer Person ausmacht, was die Persönlichkeit ausmacht. Und das ist ja ein menschliches Phänomen und das ist okay. Und das war Lob und Tadel, die Ausgabe Nummer 10, auf der Suche nach einem Gefühl, auf der Suche nach der Bedeutung des Schämens. Thank you. Musik.